The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 vom Face of Death Podcast. Ja, eigentlich seit langem, hätte ich beinahe gesagt, mal wieder eine richtige Folge, weil heute gibt's keine Entführungen, heute gibt's kein Quizrätsel auf irgendwelchen Raucherbalkons dieser Welt, sondern wir kehren zurück zum guten alten Standard der ungelösten Mordfälle. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass ich sehr, sehr wahrscheinlich am anderen Ende der Leitung den Hatti begrüßen darf. Hallo Klaus, es ist Wochenende. Ja, es ist. Wir haben uns heute mal den Freitag vorgenommen. Die Woche über passt uns das beiden nicht so. Ja, und die letzte Folge war ja so ein Krimi-Rätsel-Crash auf der Night of the Pots. Hat auch, glaube ich, mal ganz gut getan, dass die Leute mal so, ich sag mal, zwei Folgen mal so ein bisschen runtergeholt werden. Also erst die Entführung da in Schweden und dann die Geschichte, weil heute werdet ihr sowas von zurückgeholt von uns. Und ja, man müsste normalerweise sich mal so einen Einspieler schicken lassen oder einsprechen lassen. Also Achtung, dieser Fall ist nichts für schwache Nerven. Was anderes kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, wir gehen heute mal wieder in die ganz niederen Gefilde von Menschen, die so Tötungsdelikte betreiben. Wir können eigentlich jetzt schon vorwarnen, es wird die Fallvorstellung, also wenn wir den Tathergang beschreiben, betreiben werden wir ihn nicht, wir werden ihn nur beschreiben, ist vielleicht was zum Vorspulen. Ich möchte noch nicht zu viel versprechen. Ich werde versuchen, mich mal an diese Kapitelmarken ranzuwagen und das dann vielleicht notfalls so zu machen, dass man das dann einfach schnell wegklicken kann. Aber mal schauen, ob ich das für die Folge schon hinkriege. Aber so, ich habe mir dazu überlegt, für die nächsten Folgen, dass man da mal was ausprobiert. Aber mal schauen, wie es wird. Ja, oder einfach mal vorher googeln, worüber wir reden und dann sich selber mal die Frage stellen, möchte ich mir das antun oder möchte ich mir das nicht antun? Genau. Will ich das hören, ja. Ja. Was wir uns auf jeden Fall antun sollten, ist das Krimi-Rätsel, was seit langem nicht gelöst wurde. Ist das richtig? Es ist tatsächlich so. Es sind jetzt fast 4 Wochen. Ich sage es nochmal. Die Überschrift war entlarvende Freizeitgestaltung. Dann ging es weiter. Sein Hobby wurde dem Mörder zum Verhängnis. Und ich hatte noch gesagt, wir haben das schon mal sogar hier bei uns im Podcast gehabt. Und zwar geht es da um den Kreuzworträtselmörder. Das ist die Geschichte, dass im Januar 81 man eine Leiche entdeckte. Das war in Halle Neustadt, die in einen Koffer gepackt war. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der uns regelmäßig zuhört. Und neben der Leiche fand man ganz viele Kreuzworträtsel. Dann war dies so, dass die Ermittlungsbehörden damals in der damaligen DDR einen Riesenaufwand geschrieben haben und betrieben haben. Unter anderem 551.198 Schriftproben wurden genommen und ja, der Mörder wurde deswegen gefasst, weil die Handschrift entziffert wurde oder die haben halt das rausgefunden über die Handschrift, wer der Mörder war, und zwar die Handschrift, die in dem jeweiligen Kreuzworträtsel damals zu finden war. Ja, kann man ja nochmal nachhören bei uns, wenn man mag. Aber hat keiner gelöst. Das wundert mich eigentlich. Oder haben wir irgendwas übersehen? Hast du irgendwo noch? Ich habe auf Twitter geschaut. Facebook habe ich nicht geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, da war aber auch nichts. Aber die Lösung wäre, es wäre ein Vorteil halt, wenn sie in den Kommentaren, es war, weil die Kommentare ja auch immer diesbezüglich ja am Anfang des Podcasts behandeln und die anderen Kommentare, wir haben ja welche bekommen, die Stehen die auch nicht im Skript drin unten? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Nee, die stehen heute nicht im Skript tatsächlich. Die müssen wir dann nachher mal quasi als Live der Woche dann nochmal irgendwie uns anschauen. Da waren aber auch diesmal nicht so viele. Also, da muss ich die gleich mal aufrufen, schon, wenn du den Fall vorstellst. Genau. Social Media war es jetzt auch ruhig die letzten Wochen. Facebook und Twitter, ja, es gibt neue Follower, es gibt ein paar neue Likes. Bewertung bei iTunes gab es diesmal keine und von daher sollten wir einfach mal den Fall hineinsteigen. Ich habe es eigentlich immer so gemacht, dass ich mir so ein bisschen ein paar Stichpunkte gemacht habe. Das habe ich beim letzten Mal auch nicht gemacht. Ich will das einfach mal so ein bisschen nach freie Schnauze probieren und bei diesem Fall, da habe ich ernsthaft überlegt, wie machst du denn das am schlausten? Also ich sag mal so, jeder hat als Kind irgendwie mal ganz gerne irgendwo in dunklen Ecken, in Flussläufen, in Bachläufen gespielt, in irgendwelchen Kanalisationen umher gespielt oder so. Oder ist auch ganz gerne mal eine Abkürzung durch den Wald gegangen. Und es gibt auch in der einen oder anderen Stadt, sage ich mal, Abkürzungen. Die sind halt Unterführung, Tunnel, wo ein Bach oder ein Flusslauf durchgeht. Ja, und in unserem Fall wurde das einem Kind zum Verhängnis. Und ich denke, wir hören erst mal in den Fall hinein. Am Nachmittag des 26. März 1998 liefen zwei Kinder vom Spielplatz im Frankfurter Stadtteil Höchst zum Tunnel des Liederbaches, um schnell auf die andere Seite der Schienen zu gelangen. Im Tunnel bot sich ihnen jedoch ein grausiges Bild. Auf der Betonböschung lag etwas. Als sie näher herantraten, erblickten sie die blutverschmierte Leiche des 13-jährigen Tristan Brübach, von Messerstichen und Schnitten verstümmelt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie das Ganze vor sich gegangen ist, da kommen wir gleich noch zu. Tristan Brübach ist ein Name, wenn man ihn hört, dann sagt man, habe ich schon mal gehört. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also ich habe mich zwar mit diesem Fall nicht beschäftigt, ich wusste ja, okay, der wurde halt irgendwie mal entführt, aber wenn man den Namen hört, Tristan, das ist ja nun auch kein geläufiger Name, also ein geläufiger Vorname, aber zumindest kann man sagen, ja, da war irgendwas, ne? Ja, ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, das hast du schon irgendwo mal gehört, die ganze Geschichte. Habe das dann, wie man es halt macht, hier Google auf und mal eingegeben, aber was dann kam, hat mich dann doch so ziemlich umgeworfen eigentlich, was da wirklich passiert ist tatsächlich. Ja, man findet ja auch diverse Beiträge als Video, Aktenzeichen XY gibt es zwei Folgen sogar, glaube ich. Es gibt was von Akte. Wir werden das eine oder andere Video mal verlinken. Den Rest könnt ihr euch dann auch selber bei YouTube raussuchen. Ja, fangen wir doch einfach erstmal mit dem Tathergang an. Tristan Brübach wurde am 3. Oktober 1984 in Frankfurt am Main geboren und wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter bei seinem Vater auf. Der 13-Jährige hatte den Tag in der Schule verbracht und sich gegen 13.30 Uhr aufgrund von Rückenbeschwerden vorzeitig auf den Heimweg begeben. Er nahm den Bus und legte eine Pause in einer parkähnlichen Anlage am Höchster Bahnhof ein. Dort unterhielt er sich mit einer Hundebesitzerin, die konnte sich also auch laut Video noch sehr gut an ihn erinnern, und die ihn ja wohl als letzte Person um 15.20 Uhr lebend gesehen hat. Als sie die Bank verließ, saß Tristan dort noch eine Weile und zwei Männer hatten sich neben den Jungen gesetzt und man weiß jetzt nicht, ob es seine Mörder waren oder ob es ein Mörder war und ob die dann halt ihm auch am Tunnel aufgelauert haben. Und das ist alles also wie immer bei unseren Fällen ein bisschen undurchsichtig. Da gibt dann wahrscheinlich Trittbrettfahrer oder ich weiß gar nicht, ob die Ermittlungspannen so großartig waren, aber ich weiß nicht, es gab eine Menge Trittbrettfahrer, glaube ich, ne? Es gab bei diesem Fall mehr Trittbrettfahrer, aber von tatsächlichen Ermittlungspannen habe ich eigentlich nichts gefunden, würde ich sagen, an der Stelle. Jetzt werde ich mal in einem kleinen Abschnitt kurz erläutern, was dem Tristan zu gestoßen ist, und ich sage es extra jetzt nochmal, die nächste, naja, wie lange wird es dauern? Minute, zwei, wird etwas unschön, aber um zu verstehen, wovon wir reden, müssen wir natürlich den Tathergang und auch die Auffindungssituation des Opfers beschreiben. Die Spuren am Leichnam des Kindes ließen auf folgenden Tathergang schließen. Der Täter schlug Tristan in Nähe des Tunnels ins Gesicht oder er schlug den Kopf gegen einen Betonpfeiler, was zu enormen Blutergüssen führte. Dann nahm er das Kind in den Schwitzkasten und würgte es bis zur Besinnungslosigkeit. Anschließend schnitt er ihm die Kehle durch. Die Schnitte durchtrennten fast den ganzen Hals und reichten von Ohr zu Ohr und bis hinten zur Wirbelsäule. Im Bach ließ der Täter den Leichnam ausbluten, dann schleifte er ihn in den Tunnel und legte ihn auf die Betonböschung. Er stach mehrmals in Bauch und Brust. Dann öffnete er die Hose und setzte einen Schnitt oberhalb des Schambeins. Dann schnitt er entlang des Hodensacks und entnahm die Hoden. Anschließend drehte er den Leichnam um und trennte aus Gesäß und Oberschenkel große Teile des Muskelfleisches heraus. Ja, es ist grausam, aber damit haben wir zumindest diesen Teil schon mal geschafft für heute. Ja, also ich das gelesen habe. Ja, ich auch. Da habe ich erstmal überlegt, ich meine, gut, wir hatten schon mehrere solche brutalen Filme. Also hier, wie war das den vorletzten Fall mit diesem Kindermörder da? Ja, mit dem Herrn Bartsch. Ja, der war ja, das war ja so ein ähnlicher. Ja. Also ja. Also für mich ist sowas dann halt irgendwie immer, das für mich hat das immer so einen, ich sag mal, einen sexuellen Hintergrund. Jetzt da man ja nicht weiß, was damit passiert ist. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die essen Menschenfleisch. Gibt's ja auch. Also man kann hier in diesem Fall nicht genau sagen, was hier passiert ist, warum das Fleisch da so rausgeschnitten wurde und der Hodensack abgetrennt worden ist. Und ja, es ist ziemlich brutal. Wir haben euch im Vorfeld gewarnt. Das sind alles nur Mutmaßungen. Und ich glaube, wir gehen erstmal weiter, um das Ganze mal so ein bisschen wieder runterzuspielen. Gegen 15.30 Uhr, als der Täter vermutlich mit dem Leichnam des Jungen beschäftigt war, kamen drei Jugendliche zu dem Tunneleingang. Auch sie wollten die Abkürzung, wahrscheinlich eine beliebte Abkürzung, zur anderen Gleisseite nehmen und sahen im Inneren aber eine männliche Person, die sich über etwas beugte, das auf der erhöhten Betonmischung lag. Die Jugendlichen haben den Mann also beobachtet und einen Augenblick den Handlungen zugesehen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, man guckt jetzt in so einen dunklen Tunnel rein, man kann natürlich nicht genau sehen, was der da macht. Und die haben sich dann halt umgedreht und haben sich entschieden, einen anderen Weg zu nehmen. Die Situation war denen zu unheimlich gewesen. Anderthalb Stunden später, gegen 17 Uhr, meldete ein Erzieher aus der nahegelegenen Kindertagesstätte den Fund Tristans bei der Polizei. Etwa 20 Minuten muss der Mörder für seine grausame Tat also gebraucht haben. Das sind halt auch nur Schätzungen oder Sachen, die man bei den Ermittlungen festgestellt hat. Ja, das ist das, was die Profiler, die man später dazugerufen haben, so, die haben das so ausgerechnet, wie immer die das auch machen können. Was wir auch noch wissen, ist, bevor der Täter den Tunnel dann verlassen hat, endgültig, macht er etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Er zieht Tristan die Jacke über den Kopf, um sein Gesicht zu bedecken, und versucht auch die Hose wieder anzuziehen. Also versucht das über die Schnittverletzung an den Beinen irgendwie wieder drüber zu bekommen. An diesem Versuch ist erkennbar, auch wenn es nicht vollständig gelingt, dass er so ein bisschen Wiedergutmachung betreibt. Es steht dann weiter, Tristans Schuhe stellt der Täter schließlich exakt auf die Schnittverletzungen an der Hüfte und am Oberschenkel, und zwar genau so, dass die schweren Verletzungen durch die Schuhe möglichst verdeckt werden. Sie sollen vermutlich die Nacktheit des geschundenen Körpers bedecken. Zusammen mit dem Versuch, die Hose des Opfers wieder hochzuziehen und das Gesicht mit der Jacke abzudecken, könnte der Täter versucht haben, die Persönlichkeit des toten Kindes wiederherzustellen. Die Kriminalwissenschaft kennt dieses Verhalten unter einem Begriff, der nennt sich Undoing, also etwas ungeschehen machen, was auf den Versuch einer Art Wiedergutmachung hindeuten könnte. Und dementsprechend ist Tristan dann aufgefunden worden. Ja, das klingt echt spooky, sehr ungewöhnlich. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Kriminalpsychologe oder so ein Forensiker oder so ein Profiler und ja gut, die sagen, das nennt sich Undoing. Die werden das ja das ein oder andere Mal schon öfter mal gesehen haben. Und interessant wäre es jetzt mal zu wissen, von psychologischer Seite her, was da in diesen Menschen vorgeht. Weil sind die jetzt wirklich so krank und wissen nicht, ich habe da jetzt wen umgebracht. Und ja, wenn ich da jetzt einen Schuh draufstelle, dann sieht man das nicht. Also ich meine, ich bin kein Psychologe, aber es wäre echt mal interessant, sich mit einem Psychologen über sowas zu unterhalten, wie sowas vonstatten geht, was dann in so einem Menschen passiert. Ich weiß nicht, also hast du eine Vorstellung? Ich meine, du bist auch kein Psychologe, aber... Nee, definitiv nicht. Ich habe nur in der einen oder anderen Quelle gelesen, dass das auch davon gesprochen wird, dass es so eine Art Blutrausch dann einfach war. Und dass so Täter dann irgendwann, wenn sie, das muss wie so eine Phase oder was weiß ich, du hast so 10 Minuten, wo völlig das Gehirn aussetzt und dann kommen die zurück in die Realität, sehen, was sie getan haben und versuchen halt, wie es so schön heißt hier, diese Wiedergutmachung, dieses Undoing, weil die das selber dann erst erfassen, was sie eigentlich gerade getan haben, ne? Und ja, das... Das, was dagegen spricht, ist letztendlich, dass die ganze Geschichte einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand eigentlich vorher gehabt haben muss. Denn der Täter, der hat die Positionierung der Leiche so sich dann überlegt, hinterher. Ja, und dann das mit der Entnahme der Körperteile, das muss auch geplant sein, weil das machst du nicht aus dem Affekt heraus, sagen die Profiler. Das meine ich ja. Und dann hat er ja, also das, da, wo er das Fleisch, also das Muskelgewebe rausgeschnitten hat, die Schuhe draufgestellt, also klar, dass du irgendwie, sag ich mal, wenn du gereizt bist im Affekt, wen erschießt oder so und dann, wenn du wieder zu dir kommst, sagst, ach du Schande, was habe ich gemacht? Ja. Aber was er gemacht, ich meine, okay, die Kehle durchgeschnitten, das kann auch der Effekt sein, aber dann so einzelne Körperteile und Fleisch und Muskel rauszuschneiden, das sehe ich genauso. Das ist also das ist nicht im Affekt. Das ist geplant und vor allem ist es auch so, wie soll man das jetzt, ohne dass das komisch klingt, aber es ist gar nicht so einfach, eine Kehle von Ohr zu Ohr aufzutrennen, so will ich es mal sagen. Das ist, was ich gelesen habe. Also du musst quasi wissen, wie das geht. Du musst es irgendwo geübt haben, an Tieren oder ja, meistens an Tieren wahrscheinlich. Ne? Deswegen haben wir ja oft auch bei solchen Taten diese Geschichte, dass immer erstmal geguckt wird, irgendwo bei Chirurgen oder bei tatsächlich bei Metzger zum Beispiel, ne? Wird immer gerne geschaut, wenn sowas passiert. Hatten wir ja alles schon. Ja, hatten wir alles schon, genau. Festhalten lässt sich auf jeden Fall noch zum Tathergang, dass in der Mordnacht noch eine 6-stündige Obduktion stattfand des Leichnams und die Rechtsmedizin im Frankfurt, da gibt es ein extra Zentrum für Rechtsmedizin wohl in Frankfurt, die hat gesagt, dass es so ein Tathergang und so ein Verletzungsbild bisher noch niemals in ihrem Leben gesehen haben und auch mit Abgleich mit anderen Taten war das Ding einmalig auf der Welt damals, so eine Art und Weise jemanden umzubringen. Ja, Abgleich ist ein richtiges ist auch ein schönes Stichwort, weil das habe ich so auch noch nicht gehört. Es geht nämlich um die Beweisaufnahme und die Beweise, die man festgestellt hat oder gefunden hat. Man hat nämlich in der Nähe des Tatorts Schulbücher gefunden von Tristan. Und auf einem der Schulbücher fand die Spurensicherung einen Fingerabdruck. Und das Blut stammt von Tristan, das hat man halt festgestellt an DNA-Proben. Und der Abdruck war aber vermutlich vom Täter. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo ich sage, hu, da haben die aber weit ausgeholt. Der Fingerabdruck wurde von Experten des FBI in den USA ebenso zur Begutachtung vorgelegt wie den Fahndern von Europol. Okay, Europol kann ich noch nachvollziehen, aber dass man so weit ausholt, dass man in die USA geht, das ist schon beachtlich. Habe ich so jetzt also bei uns, ich meine gut, wir haben jetzt eine 23. Folge, aber ich habe das so auch noch nie gehört, dass man so weit ausholt. Ich weiß wohl, dass man den einen oder anderen Profiler mal aus den USA holt oder auch mal irgendwen aus Deutschland in die USA schickt. Ich glaube, Mark Benecke hat man, glaube ich, also den hat man, glaube also ist ja ein bekannter Forensiker, den hat man ja, glaube ich, auch schon mal in die USA geschickt. Meine ich, habe ich irgendwo mal gelesen. Und ja, man hat zumindest den Abdruck aufbereitet und ja, weltweit den Datenbanken zur Verfügung gestellt und das Ganze dann abgeglichen. Blieb ohne Erfolg. Dann hat man noch den Rucksack des Opfers, also da waren die Schulbücher waren im Rucksack gesucht, der fehlte aber am Tatort, dieser Rucksack, also Schulrucksack. Und bei intensiven öffentlichen und medialen Suchen wurde in den folgenden Monaten immer wieder Fotos des grünen Rucksacks gezeigt und tatsächlich meldet sich nach einigen Monaten ein Passant, der hätte den Rucksack am Fuße eines Hochspannungsmastens an einem Wanderweg in der Nähe von Idstein entdeckt. Und die Kriminaltechniker fanden im Inneren eine Deutschlandkarte in tschechischer Sprache. Das könnte jetzt ja schon mal ein Hinweis sein, okay, das war jetzt vielleicht kein deutscher Staatsbürger, das war jetzt vielleicht einer ein tschechischer Staatsbürger und mehr Informationen gibt es dann dazu also auch nicht, ne? Das ist so, was man gefunden hat. Ein Gaskocher war wohl noch drin oder in Nähe des Ortes, der auch vom Typen her Schild, genau, aus Tschechien stammt. Aber wir werden es im Verlaufe dieser Folge noch hören, dass das eigentlich auch eine tote Spur war irgendwo mit Tschechien. Man ist sich da auch Stand heute nicht mehr sicher, dass es dahin geht. Das bringt uns direkt zu den Fahndungen, die dann stattgefunden haben. Die ersten Beamten vor Ort, die eingetroffen sind, konnten Tristan aufgrund dieser schweren Verletzung ja anfangs eigentlich nur über die Namen auf dem Schulheft identifizieren. Später hat sein Vater dann bestätigt, dass es sich bei dem toten Kind um seinen Sohn handelt. Das heißt, den haben sie in die Gerichtsmedizin einbestellt und er musste das dann identifizieren. Hunderte Beamte der Frankfurter Polizei beschäftigten sich seit Beginn mit den Ermittlungen. Es gibt 1000 Hinweise, doch vor allem hat man versucht, mit dieser Rasterfahndung, die man damals gerne gemacht hat, das war so im Jahr 1998, den Täter aufzuspüren. Das heißt, man hat so ein Profil erstellt und beschrieb den Täter als nicht deutschen Mann. Ich denke mal, das ist dem Campinggaskocher und der Landkarte geschuldet. Vom Alter her zwischen 17 und 27 Jahren, der in der Nähe des Tatorts wohnte oder noch wohnt. Die Person, die so in das Raster reinpassten oder reingerieten, die mussten dann ihre Fingerabdrücke abgeben. Und man hat damals knapp an die 5000 Männer überprüft, aber das führte nicht zum Erfolg. Nee, dann haben die Ermittler nämlich das ganze Täterprofil noch so ein bisschen verfeinert und hat in den darauffolgenden Monaten ja den Mörder dann als Einzelgänger und aggressiv und jähzornig bezeichnet, der wohl durchaus in einem sozialen Umfeld leben könnte und möglicherweise, wie Klaus schon sagte, an Tiertötung teilgenommen hat, sprich könnte ein Schlachter gewesen sein, könnte jetzt auch, sage ich mal, ein Jäger gewesen sein und ja, und neigt bei Auseinandersetzung gerne zu Gewaltausbrüchen. Jetzt weiß man natürlich nicht, was da vorgefallen ist, ob er jetzt einfach wirklich den Drang hat, jemanden zu töten oder ob er mit dem Tristan irgendwie ja aneinander geraten ist. Weiß man ja nicht. Ich meine, lässt sich später nur halt noch nicht nachvollziehen. Ja, und was man auch annimmt, dass er ständig eventuell ein Messer bei sich trägt. Ja, in den nächsten Jahren ging bei den Ermittlern mehr als 7000 Hinweise ein. Die Soko Tristan veröffentlichte Einzelheiten der grausamen Tat, um Mitwisser emotional unter Druck zu setzen. Also, das heißt, also, man hat jetzt versucht, also wirklich einzelne Sachen herauszustellen. Ich meine, mittlerweile durch die ganzen sozialen Netzwerke, wir sind im Jahr 2017, gibt's mittlerweile, sonst würden wir das hier auch nicht so machen, detaillierte Informationen, wie wurde er umgebracht, was ist passiert und diese ganzen Sachen. Das hat man, wenn ich das so richtig verstanden habe, damals wohl noch nicht so preisgegeben. Ich meine, damals war zwar auch schon Internet, aber wahrscheinlich haben die Leute damals noch nicht gewusst, was dem Kind widerfahren wurde, wie es getötet wurde. Okay, wahrscheinlich, vielleicht haben sie nur gesagt, erstochen und dass da aber irgendwelche Körperteile rausgetrennt worden sind. Zumindest verstehe ich das jetzt so, dass man das damals wahrscheinlich noch gar nicht offengelegt hat. Man hat es mit Rücksicht auf die Bevölkerung und auch auf die natürlich Verwandten und Bekannten des Opfers so gehalten, dass man nicht zu sehr ins Detail gegangen ist. Und diese Grenze hat man dann quasi da das erste Mal durchbrochen und hat gesagt, wir geben doch ein paar Hinweise raus, was wirklich passiert ist, wie es so schön heißt. Weil wenn sich der Täter irgendwo mal irgendeiner Person offenbart hat, hatte man die Hoffnung, dass dann dieser Mitwisser vielleicht wenigstens aus der Deckung kommt und sagt, ja, okay, wenn ich mir das jetzt anhöre, ich kann das nicht ertragen, ich muss was dazu sagen. Die Fahnder veröffentlichten das Ganze auch in Tschechien, immer noch zwecks wegen der Deutschlandkarte, die man gefunden hat, und auch fast erstmalig hat man das in 70 Ländern die ganzen Ergebnisse und die ganzen Fahndungsfotos und was man alles hatte rausgegeben. Das war damals auch recht einzigartig. Im Jahr 2002 führte die Frankfurter Polizei dann etwas durch, was auch zum ersten Mal in der deutschen Kriminalgeschichte passiert ist, und zwar eine sogenannte verdachtsunabhängige Reihenuntersuchung. Und zwar von Fingerabdrücken. Man hat also mehr als 14.000 männliche Anwohner zwischen 18 und 49 Jahren aus dem anliegenden Stadtgebiet gebeten, ihre Fingerabdrücke abzugeben. Das heißt, und das völlig verdachtsunabhängig. Einfach nur, um die Fingerabdrücke zu bekommen und das abgleichen zu können. Bis 2004 dauerte die Auswertung, aber auch da trotz 14.000 Fingerabdrücken keine einzige Übereinstimmung. Mittlerweile geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Täter nicht mehr in der unmittelbaren Region wohnt, möglicherweise verzogen, oder man ging dann auch schon davon aus, wir sind jetzt im Jahr 2002, dass er eventuell sogar schon verstorben ist. Ja, aber es gab trotzdem Verdächtige und es gab auch Zeugen. Und mehr als 20 Beschuldigte gerieten während der Ermittlung ins Visier der Beamten. Doch nach DNA und Fingerabdrücken, was wir ja gerade gehört haben, was sehr aufwendig war, mussten alle Verdächtigen wieder freigelassen werden. Und die Untersuchung gegen die wurde eingestellt. Ende März 1998 erschien ein 14-jähriges Mädchen, das heißt, wir machen gerade wieder einen Zeitsprung von 2002 beziehungsweise 2004 zurück nach 1998. Also Ende März 98 erschien ein 14-jähriges Mädel bei der Kripo und machte Angaben über einen Unbekannten, den sie in der Nähe des Tatorts gesehen haben möchte. Ein junger Kerl, das Haar zu einem Pferdeschwanz oder Zopf zusammengebunden, und trotz weiterer Ermittlungen blieb die Identifizierung dieses Mannes aber auch unmöglich. Dann gab es eine intensive Tür-zu-Tür-Befragung im Umkreis des Tatorts und lieferte den Ermittlern am 2. April 98 einen weiteren Hinweis. Zwei Anwaltsgehilfen gaben zu Protokoll, dass sie kurz nach der Tat einen jungen Mann in der Kanzlei sich gemeldet habe und nervös aufgeregt bat er damals um einen anwaltlichen Beistand. Finde ich auch sehr merkwürdig. Ob das jetzt der Täter war, weiß man jetzt nicht so ganz genau, aber man hat da schon so zumindest einen weiteren Hinweis gehabt. Ja, was wir wissen ist, dass er in akzentfreiem Deutsch sich geäußert hat, und zwar sinngemäß mit der Formulierung, er habe Mist gebaut und brauche Rat. Ohne den tatsächlichen Hintergrund des Hilferufs zu erkennen, schickten die beiden Frauen den Mann erstmal zu einem Strafverteidiger. Darauf verschwand der Mann. Alter und Größe und Gestalt der Beschreibung nach ähneln dem, was die 14-Jährige gesagt hat. Auffälligstes Merkmal, langes dunkelblondes Haar, das er zu einem Zopf oder einem Pferdeschwanz gebunden hatte, und auffällig eine Veränderung an der Oberlippe, die entweder von einer Vernarbung oder eine charakteristische angeborene Fehlstellung ist. Man spricht hier von der sogenannten, ich glaube, heutzutage sagt man Gaumenspalte, früher hieß es auch Hasenscharte. So kenne ich es auch. Ja, weiß nicht, wer mit welchem Begriff was anfangen kann, aber ich denke, die meisten wissen jetzt ungefähr, wie man sich das optisch vorstellen muss. Der Gesuchte soll zur Tatzeit so zwischen 20 und 30 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß gewesen sein. Die Polizei ist nicht sicher, ob es sich bei ihm um den Mörder oder einen Passanten handelt, doch die Ermittler hofften, dass er etwas über das Verbrechen weiß. Das heißt, wir wissen nicht, ob das jetzt der Mörder ist oder jemand, der zugeschaut hat. Ich meine, diese Aussage, ich habe Mist gebaut, könnte ja eventuell auch einfach nur heißen, ich habe gesehen, was passiert ist, ich habe nicht eingegriffen. So habe ich mir das erklärt, weil man sagt, es könnte Mörder oder Zeuge sein. So habe ich mir das jetzt mal zusammengereimt. Tja, aber jetzt wird es dann doch noch ein bisschen interessanter. Und zwar ein Tag nach Tristans Beerdigung, die am 6. April 1998 stattfand, rief gegen ca. 20.25 Uhr ein Mann bei der Notrufzentrale an. Er sei Tristans Mörder, sein Name Dirk Meyer und er habe keinen Wohnsitz, erklärte er am Telefon. Er wäre am Höchster Bahnhof und wartet auf seine Festnahme. Es gibt ein YouTube-Video dazu, das können wir vielleicht noch mit einbauen. Da kann man dieses Telefonat sich mal anhören. Also der wird vom Polizeibeamten wirklich befragt, wie er aussieht und wo er ist und so. Das kann man sich anhören. Ist ja gut von der Audioqualität ein bisschen schwierig, aber es steht halt auch alles auf dem Bildschirm geschrieben, weil man es echt schwer versteht. Kann man sich gerne mal angucken. Ja, die Polizei ist natürlich gleich zum Bahnhof gefahren, hat aber dort nur eine leere Telefonzelle vorgefunden. Und man hat natürlich dann die ganzen gemeldeten Männer mit dem Namen Meyer überprüft. Per Telefon konnte die Bevölkerung den Anruf abhören, um die Stimme möglicher Bekannter zuzuordnen. Vermutlich aber handelte es sich bei dem Anruf um einen Trittbrettfahrer, was ich ja schon sagte, es kommt Trittbrettfahrer, der allerdings bis heute auch nicht identifiziert werden konnte. Im Jahr 2013 läuft auf RTL eine Spiegel-TV-Dokumentation über den Fall Tristan. Kurz darauf gehen bis zu 300 neue Hinweise aus dem ganzen Bundesgebiet ein, bei den ganzen Ermittlern. Das verlinken wir mal. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich weiß nicht, hast du es auch gesehen? Ja, ne? Ich habe es auch gesehen, ja. Ja, die Dokumentation geht 20 Minuten und dort hat man zwei Profiler. Ich glaube, aus München waren die, waren dabei und die gehen halt davon aus, dass es sexuelles Motiv war, was ich am Anfang ja auch schon sagte und man hat zu dem Zeitpunkt, also wie das da lief, eine Belohnung von 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Ja, und vor allem, was diese Profiler, die tatsächlich aus München kamen, dann gemacht haben, die haben halt das Profil des Täters nochmal neu gestaltet, sich nochmal neu überlegt anhand der Informationen, die sie bekommen haben. Und nach deren Aussagen wäre der Täter zur Tatzeit im März 1998 zwischen 25 und 35 Jahre alt gewesen und suchte wohl aufgrund seiner sexuellen Neigung den Kontakt zu Kindern. Er lebt vermutlich sozial zurückgezogen und in keiner engen Intimbeziehung. Außerdem muss er einen Bezug nach Frankfurt-Höchst oder Hoffenheim im Taunus gehabt haben. Weiter vermuten die beiden Profiler, dass sich Täter und Opfer unter Umständen schon vorher kannten oder sich zumindest vorher schon begegnet sind. Dass Tristan vor seinem Tod Kontakt zu einem älteren Mann hatte, bestätigt in dieser 20-minütigen Doku auch eine ehemalige Lehrerin. Das ist eigentlich wirklich ganz interessant anzuschauen, diese Dokumentation. Ja. Genau. Da kriegt man ein bisschen Eindruck, vor allem auch von dem Tatort und weil die wirklich da nochmal gefilmt haben, wo die Sache passiert ist. Also wer es verkraftet, kann es sich gern angucken. Den Link haben wir definitiv unten in den Shownotes drin. Ja, und dann gab es letztes Jahr ein kleines, nein, nicht Aufatmen, aber es eine Idee, und zwar des Landeskriminalamtes Hessen. Und zwar, die haben sich mit dem Fall auch nochmal auseinandergesetzt, mit der Arbeitsgruppe Alaska, und sie haben die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass Tristan auch eventuell Opfer eines Serienmörders geworden ist, und man konnte auch einen Tatverdächtigen präsentieren, und zwar Manfred Seel, ein Entrümpler aus Schwalmbach im Taunus, Witwer, aber war im Herbst 2014 an einer Krebserkrankung verstorben. Angehörige entdeckte nach seinem Tod in einer von ihm angemieteten Garage zwei Plastiktonnen, in denen die zerstückelten Leichen einer Prostituierten lagen, einer Frau, die zuletzt im Herbst 2003 lebend gesehen worden war. Der Fund war der Beginn einer langanhaltenden Ermittlung. Inzwischen ist die Polizei überzeugt, wer die Prostituierte umbrachte, tötete zwischen 1971 und 1993 auch andere Frauen. Vier weitere Morde bringen die Ermittler mit Manfred Seel in Verbindung, und wer die Frau tötete, tötete vielleicht auch Tristan, so die Ermittler. Ich bin jetzt kein Ermittler, ich finde es jetzt halt einfach von der Aussage dieses Landeskriminalamtes bisschen komisch, sage ich einfach mal. Wir reden hier nur von Frauen, Prostituierten, und auf einmal sagt man, und jetzt hat er noch ein Kind umgebracht? Ja, ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil es gibt halt Parallelen. Das heißt, der Täter schnitt nämlich die Frauen auf, zerteilte sie und entnahm ihnen Organe, die er auch mitgenommen hat. Das wäre ähnlich wie bei Tristan. Und die Profiler vermuten, dass es sich bei dem Täter um einen sadistisch veranlagten Mann mit sexueller Präferenzstörung handelt. Und wir haben das schon mal auch, ich weiß gar nicht, irgendwo haben wir es schon mal gehabt. Scheinbar ist es Frauen und Jugendliche, männliche Jungs, scheinbar ist das was Leute mit gewissen Präferenzen gleichmäßig anspricht, irgendwie offensichtlich. Und deswegen hat man gesagt, man könnte es sich vorstellen, dass er dazu gehört. Bewiesen ist es natürlich nicht, weil sonst wäre es kein ungelöster Kriminalfall, den wir vorstellen. Damals hatten sich ja, haben wir gehört, tausende von Männern freiwillig gemeldet, um diese Fingerabdrücke abzugeben. Manfred Seel war nicht dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er den Jungen auf dem Gewissen oder nicht? Die Fahnder vermuten, dass er, sollte er der gesuchte Serientäter sein, nicht allein gehandelt hat. Und auch deshalb wird auch nach seinem Tod weiter ermittelt. Was wir noch sagen können, es ist ziemlich aktuell noch die ganze Geschichte. Zuletzt wurde nämlich am 8. Juni 2016 in der Sendung Aktenzeichen XY nochmal über den Fall berichtet und da auch die Aufnahme vorgespielt von dem Anrufer, wo Hatti vorhin erzählt hat, der vom Bahnhof aus angerufen hat und sich selbst als Mörder bezeichnet. Aber auch die Aktenzeichen XY-Sendung blieb ohne Erfolg. Ja, bevor wir den Fall jetzt abschließen, kommen wir jetzt noch zu einer Situation, die dann nochmal so richtig ein Stich ins Herz für den Vater ist. Und zwar, anderthalb Jahre nach Tristans Tod hat jemand, ein Unbekannter, das Grab geöffnet, hat die Erde und die gepflanzten Blumen fein säuberlich auf eine Plastikplane gelegt. Jetzt weiß man nicht, war es der Mörder oder ein Helfer. Auch hier gab es keinen Verhandlungserfolg, aber da frage ich mich echt, was geht da in den Leuten vor und ob es Trittbrettfahrer waren oder Mörder. Also irgendwo wird das immer komischer. Der Fall Tristan war von Beginn an ein sagenumwoben. Mitschüler behaupteten, Tristan habe mit Drogen gehandelt. Die Tat hätte konkurrierenden Dealern nicht passen können, dass die Tat verübt haben. Anwohner meinten, der 13-Jährige habe einen verwahrlosten Eindruck gemacht und die meiste Zeit herumgelungert. Und sein Vater Bernd Brübach, der all die Jahre gehofft hat, dass der Mord an seinen Sohn aufgeklärt wird, ist dann im Herbst 2015 gestorben. Ja, und damit würde ich dann auch ganz gerne diese Akte Tristan schließen. Und abschließend kann Klaus vielleicht noch was sagen. Ja, ich denke auch die Akte Tristan schließen wir an der Stelle. Ich habe die angesprochenen, den Telefonanruf und auch ein paar Originaltöne nochmal nachgearbeitet in einem Audioprogramm und werde die hinten an diese Folge, also kurz vor dem Outro noch mit dranhängen, das schon mal zur Vorwarnung. Da wird es noch ein paar Originaltöne geben. Ja, heftig. Heftiger Fall, muss ich sagen. Also, ja, der Vater, hatten wir jetzt gesagt, der ist auch mittlerweile leider schon gestorben, ne? Im Herbst 2015. Das heißt, der hat das ganze Hoffen hat nichts genutzt, er wird es nicht mehr erfahren, wer seinen Sohn umgebracht hat. Letzten Endes könnte man fast abschließend sagen, in dem Fall ist die ganze Familie ja, jenseits. Ja, und somit widmen wir uns mal kurz zwei Kommentare zur letzten offiziellen Folge. Und zwar war das die Normal Stroke. Normal Stroke. Ja, und zwar gibt es einen Videolink vom Isopode und zwar nicht zu dem Fall, sondern ein Videolink zu einer Adaption des Krimi-Rätsels. Es ging ja um diese lustige Geschichte von dem Mann, der den Eiffelturm verkauft hat. Da gibt es eine Verfilmung, die heißt wohl Pidax, der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Der Isopode schreibt, es gab wohl noch eine originellere Version im Fernsehen, aber er hat sie im Netz nicht gefunden. Ja, ich hatte ja gesagt, also das würde ich ja gerne mal sehen. Ich fand das ja total lustig. Ja, das muss ich mir auch noch anschauen. Das habe ich noch gar nicht nachvollzogen. Ja, ich weiß nicht, hast du die Kommentare offen oder soll ich den zweiten auch gleich machen? Ich habe die Kommentare jetzt nicht offen. Dann mache ich doch den zweiten von dem Frank M. Der schreibt, euer Konzept geht bei mir voll auf, ein Krimi ohne Mörder. Schön. Ihr könnt von mir aus hin und wieder liebend gerne auch Folgen ohne Todesopfer in eurem Podcast bringen. Bringt etwas entspannte Abwechslung. Aber um eurem Podcast-Titel gerecht zu werden, müsst ihr dann wohl auch wieder zu Fällen mit Todesopfern zurückkehren. Haben wir getan heute. Wenn es geht, dann bitte nicht mit Kindern als Opfer. Sorry, ließ sich nicht vermeiden, war ein höherer Wunsch. Ich würde halt als Familienvater gerne die traurige Realität am liebsten etwas ausblenden. Ja, tut uns leid, wir werden uns das nächste Mal wohl mal wieder um eine erwachsene Leiche oder Leichen kümmern, mal schauen, was da noch so auf dem Wunschzettel der Hörer steht. Wir haben ja diverse Wunschzettel via Twitter bekommen und mal gucken, was da uns noch so erwartet. Ja, wir würden diese Realität auch ab und zu gerne ausblenden, aber so ist es nun mal. Und hilft nichts. Was auch nichts hilft, super Überleitung. Es kommt ein Krimi-Rätsel. Ich bin gespannt, ob wir diesmal auch Antworten kriegen. Es ist kein Mord, es ist keine Entführung, es geht mal um was ganz anderes. Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt, um was es denn da genau geht. Ich lese mal vor. Überschrift ist der Schnappschuss und die Unterschrift ist, ein Mann zahlte $60 und erhielt ein Porträtfoto. Er hätte im Nachhinein weitaus mehr gezahlt, wenn es nie gemacht worden wäre. So. Okay, da kann mehr ich auch. Sage ich mal nicht. Kann ich auch mal wieder mit rätseln. Kannst du auch mal wieder mit rätseln, genau. Ja. Ja, somit sind wir am Ende des Podcasts wieder. Ja, ich sag's immer ungern, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, es ist immer schwierig zu sagen, aber es ist ja so, wir möchten ja, dass ihr unterhaltet werdet und ihr habt euch diesen Podcast ausgesucht zu hören. Das freut uns natürlich, genauso wie Kommentare, Rezensionen, all das ganze Kram freut uns und zeigt uns auch irgendwie, dass wir alles richtig machen und halt Themen behandeln, die vielleicht nicht so erfreulich sind und nicht so schön sind und solange wir noch daran Spaß dran haben, euch zu unterhalten, wird es diesen Podcast auch weiterhin geben. Ja, sehr, sehr gerne. Also, und wie gesagt, die Möglichkeit mit uns zu diskutieren auf Twitter oder auch über die Kommentare ist ja auch gegeben. Das könnt ihr gerne in Anspruch nehmen. Ich versuche so oft wie möglich reinzuschauen, ob es irgendwas gibt. Und wenn es noch, auch wenn ihr Ideen habt zu den Fällen, die wir besprochen haben, freue ich mich immer. Weil das sind ja Sachen, die Hatti und mich, sage ich mal, auch bewegen, sonst würden wir es ja nicht machen. die Geschichte hier. Und wenn es dann zu einem Dialog kommt, sehr, sehr schön. Ja, damit wären wir dann, glaube ich, für heute durch, oder? Tja. Haben wir was vergessen? Nö. Ich kann nur an dieser Stelle erstmal wieder sagen, Klaus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen, und sage einfach mal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, da schließe ich mich an und ihr passt auf euch auf. Servus. Polizei, hier ist Christian Mörder. Wie bitte? Christian Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen, oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ja, ich hab ihn umgebracht. Du, Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich selbst. Case closed.